Ich lese meine Zeitung und da wird alles klar. Ich lese Messerstecher und weiß schon, wer es war. Diese Menschen sind gefährlich, das ist doch wohl bekannt. Doch wir sind tolerant. Gib den Messerstechern ihre Messer zurück. Stich für Stich, Stich für Stich. Gib den Messerstechern ihre Messer zurück. Stich für Stich, für Stich. Eigentlich rausgehen an so einem schönen Tag. Doch ich stell mir die Frage, wann bin ich der Nächste bloß? Eines schönen Abends in unserem schönen Park. Da geht so ein Fremder mit nem Messer auf mich los. Ich nehm meine Schraubenzieher und stech prompt hinein. So verreckt das Schwein. Den Messerstechern ihre Messer zurück. Stich für Stich, Stich für Stich. Gib den Messerstechern ihre Messer zurück. Stich für Stich, für Stich, für Stich. Man müsste eigentlich rausgehen an so einem schönen Tag. Doch ich stell mir die Frage, wann bin ich der Nächste bloß? Eines schönen Abends in unserem schönen Park. Da geht so ein Fremder mit nem Messer auf mich los. Ich nehm einen Schraubenzieher und stech prompt hinein. So verreckt das Schwein. Ich setze seinen Fort, meinen schweren Marsch. Ich hab mich verteidigt, das ist für mich doof. Ich hab seine Leiche seitdem an meinem Arsch. Da seh ich mir Container in im Hinterhof. Ich traf ihn zum Container hin und schmeiß mich dort hinein. Das muss wohl so sein. Gib den Messerstechern ihre Messer zurück. Stich für Stich, Stich für Stich. Gib den Messerstechern ihre Messer zurück. Stich für Stich, für Stich, für Stich. Ein Angestellter schnüffelt und ruft gleich, oh nein. So hat's noch nie gestunken, seit ich beschäftigt bin. Der andere guckt in den Müllcontainer rein. Ruft die Polizei, da ist eine Leiche drin. Die Bullen müssen schmunzeln. Haben wir schon gekannt, Polizei bekannt. Gib den Messerstechern ihre Messer zurück. Stich für Stich, Stich für Stich. Gib den Messerstechern ihre Messer zurück. Stich für Stich, für Stich, für Stich. Oh, da bin ich Messerstecher, hören.